wie wenig König Philipp das Papsttum in seiner Gewalt hatte, wie sehr ganz im Gegenteil Papst Clemens, also die französische Hierarchie, das tat, was er selbst und seine Hierarchie wollten, beweist die zurechtgestutzte Überlieferung auch sonst. Wir hören nämlich, dass Clemens gar nicht daran dachte, dem König in der Angelegenheit seines Bruders Karl von Valois zu Diensten zu stehen, dass er vielmehr dem König entgegenarbeitete, indem er Heinrich von Luxemburg zum deutschen König wählen ließ. Die Herrin Frankreichs war die geeinigte nationale Hierarchie und ihr Exponent ihr Papst. König Philipp aber war der gehorsame weltliche Diener der französischen Nationalkirche, der Diener in Sonderheit des Papstes Clemens. Fiel der ursprüngliche französische Plan, des Königs Bruder auf den deutschen Thron zu bringen, ins Wasser, so war doch Papst Clemens mit seinem Kandidaten, dem Grafen Heinrich von Luxemburg, vom Glück begünstigt. Das Glück hatte er allerdings selbst recht kräftig herangelockt. Wer war nun dieser Heinrich, Graf von Luxemburg? Der nachherige deutsche König Heinrich der VII. War nach Sprache und Denkungsart Franzose, wenn seine luxemburgische Grafschaft auch ein Bestandteil des Deutschen Reiches bildete. Philipp der Schöne war es, der ihn zum Ritter schlug und dessen Vasall er wurde. Seite 248. Ein sonderbarer Kandidat für die deutsche Krone, dieser Graf, der sich gegen eine jährliche Rente dem französischen König zu Vasallendienste verpflichtet hatte, der kaum ein Wort Deutsch sprechen konnte. Wenn jetzt schon dem Leser die Vermutung kommt, dass wohl schwerlich die deutschen Wahlfürsten aus sich heraus auf diesen eigenartigen Thronkandidaten verfallen sind, so hat er richtig geraten. Dieser Dreiviertel-Franzose mit der hundertprozentigen französischen Denkungsart wurde von der französischen Nationalkirche von Papst Clemens dem deutschen Volke präsentiert. Auch die gefälschte Überlieferung gibt es zu, dass dieser Graf von Luxemburg von Clemens nicht etwa von dem König Philipp Glück und Segenswünsche mit auf den königlichen Weg bekam. Später hat es, wie uns der zeitgenössische Chronist Musatus berichtet, Heinrich selbst verraten, wer seine Führer und Anstifter gewesen sind: Gott und Papst Clemens. Der Chronist lässt hier zwar Heinrich von seiner Heerfahrt nach Italien sprechen, wir wissen aber, sein Eingeständnis trifft auf seine ganze königliche Laufbahn zu. Heinrich hatte einen jüngeren Bruder, Balduin, der Erzbischof von Trier und somit Kurfürst war. In der Praxis ist es seinen Bemühungen gelungen, bei seinen kurfürstlichen Wahlgenossen die Thronerhebung des Bruders durchzusetzen. Auch Balduin war in Frankreich erzogen und die Geschichte meldet, dass er französischem Einfluss seine Ernennung zum Erzbischof von Trier zu verdanken habe. Hier müssen wir wieder einen Augenblick einhalten. Wir stolpern nämlich über das Wort Erzbischof. Warum? Wir wissen, vor dem 15. Jahrhundert hat eine katholische Universalkirche noch nicht existiert. Aus diesem Axiom folgt nun, dass zu Anfang des 14. Jahrhunderts von einem nicht existierenden Universalpapst unmöglich Bischöfe und Erzbischöfe ernannt und eingesetzt werden konnten. Dass es damals überhaupt noch keine Priester einer Universalkirche geben konnte. Der Gang unserer Untersuchung lässt in dieser Hinsicht keinen Zweifel mehr darüber, soweit es in den einzelnen Regionalkirchen Bischöfe und einen Erzbischof gab, waren diese durch den Willen ihrer Gläubigen, das heißt in der Praxis durch die Übereinkunft der betreffenden regionalen Priesterschaft, in solche hierarchische Oberstellen gelangt. Die einzelnen Erzbischöfe bildeten also die Spitze der priesterlichen Hierarchie der Regionalkirchen in dem Sinne, dass sie unabhängige, nur ihrer gläubigen Gemeinschaft verpflichtete Oberhäupter gleichsam regionale Päpste waren. Solange die einzelnen deutschen Regionalkirchen getrennte Gemeinschaften waren, gab es für den einzelnen regionalen Papst keine Überinstanz mehr. Erzbischof in dieser Bedeutung war Balduin von Trier und, wie wir sogleich mit anführen wollen, Peter von Aspelt zu Mainz und Heinrich von Firneburg zu Köln. Drei Erzbischöfe, drei Regionalkirchen im westlichen Deutschland. Die genannten drei Erzbischöfe waren nun auch, wie bekannt, Mitglieder des Kollegiums, das den deutschen König zu wählen hatte. Als dann Balduin von Trier mit der Kandidatur seines Bruders Heinrich hervortrat, fand dieser Vorschlag bei seinen beiden geistlichen Kollegen einen bemerkenswert raschen und lauten Beifall. Sollen wir diese Übereinstimmung mit dem schon genannten Chronisten Musatus auf das direkte Walten der Gottheit zurückführen? Oder lassen sich irdisch-menschliche Ursachen dafür auffinden? Es lassen sich wirklich recht menschlich zu erklärende Ursachen entdecken. In welcher Richtung diese liegen, wird uns sofort klar, wenn wir vernehmen, dass alle drei Erzbischöfe und geistlichen Kurfürsten mit Frankreich im Bunde standen. Mit Frankreich ist Papst Clemens, das heißt die französische Nationalhierarchie, gemeint. Dass Balduin von Trier und sein Bruder Heinrich von Luxemburg nicht lange vor der Wahl des Letzteren zum deutschen König bei Clemens am päpstlichen Hofe zu Poitiers geweilt haben, berichtet übrigens die Überlieferung selbst. Was hatten aber die Erzbischöfe von Trier, Mainz und Köln mit der französischen Kirche und ihrem Oberhaupt zu schaffen? Das Beispiel von den Mücken, die nach dem Lichte streben, kann die Situation veranschaulichen, in welcher sich die Hierarchie der drei westdeutschen Regionalkirchen der französischen Nationalkirche gegenüber befand.